Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Am heutigen Ö1 Orchestertag konnten Sie schon die Chefdirigentin des RSO, den Manager des Orchesters und Orchestermusiker und Musikerinnen hören. Das Ö1 Hörspiel widmet sich einer wichtigen, aber selten beachteten Person im Verbund eines Orchesters, dem Orchesterdiener. Der Orchesterdiener oder wie man heute sagt Orchesterwart ist zuständig für den Transport der Instrumente, für das Erstellen des Bühnenplans, in dem je nach Stück und Ort die Sitzordnung der Musiker und Musikerinnen festgelegt ist. Er ist verantwortlich für den Auf- und Abbau der Plätze und Pulte, für das Verwalten und Auflegen der Noten, für die Beleuchtung der Pulte, für diverse Handwerkstätigkeiten und ganz allgemein gesprochen für das Wohlbefinden der Musiker und Musikerinnen. Kurz gesagt, er ist unentbehrlich für ein gelungenes Konzert. Im Hörstück des Schweizer Autors Hermann Burger bewirbt sich nun Walter Schmiedinger als August Schramm beim Generalmusikdirektor einer städtischen Philharmonie um den freigewordenen Posten eines Orchesterdieners. Und zwar mit einem anderen Berufsverständnis und Konzept als sein Vorgänger namens Urfer. Denn anders als der musiksensible Urfer ist August Schramm stolz auf sein musikalisches Analphabetentum. Ein absolutes Gehör, so wird er in seinem Bewerbungsschreiben argumentieren, sei für einen Orchesterdiener ein Nachteil. Und am wichtigsten sei absolute instrumentale Neutralität. Seiner Bedeutung sei er sich bewusst. Der Orchesterdiener sei des Maestros Gegenstück. Er verkörpere die Schattenleitung des Ensembles. Hören Sie heute im Rahmen des Ö1 Orchestertags eine Hommage an eine zu wenig beachtete Berufsgruppe von Hermann Burger. In der Rolle des Orchesterdieners August Schramm hören Sie Walter Schmiedinger. Ich, Herr Generalmusikdirektor, bin, wenn es nach meiner Wenigkeit ginge, bräuchten Sie gar keine weiteren Bewerbungen mehr, die ja nur Störkandidaturen sein können, abzuwarten. Ich bin zweifelsohne der Richtige, ohne Zweifel der seit langem gesuchte Mann für den vakanten, um nicht zu sagen verwaisten, nach dem Tod des legendären Urfer recht eigentlich verwaisten Posten eines Orchesterdieners bei der städtischen Philharmonie. Wie nur? So frage ich Sie und den von Ihnen präsidierten Berufungsausschuss Frank, konnte es sich ein so reputierter Klangverein wie das hiesige Symphonieorchester einen ganzen Konzertwinter lang leisten, auf ein so wichtiges Komplettierungsmitglied seiner Garnitur zu verzichten? Ich will hier nicht in den Enthymnisierungstenor gewisser Kritiker einfallen, aber das Gebotene war wirklich dementsprechend. Die Turangalia-Symphonie durchgefallen. Bruckners vierte durchgefallen. Und dies nur, so meine, dem Weltbild eines Orchesterdieners entsprechende Ansicht, weil hinter der Bühne, sagen wir mal, der dysphonische Brennpunkt fehlte, was ich noch erläutern werde. Keine Formation der Welt hätte eine derart elementare Lücke, eine solche Besetzungskluft eine ganze Saison lang verkraftet. Nicht das Leipziger Gewandhausorchester, nicht das Amsterdamer Konzertgebauorchester, nicht die I Musici di Roma, schon gar nicht die Camerata Academica des Salzburger Mozarteums. Alle diese, ja weiß Gott, für superlativisch kaum auszudrückende Spitzenqualität bürgenden Vereinigungen hochsensibler Instrumentalvirtuosen beschäftigen nicht nur einen sich auf das Zudienen aller möglichen, für eine Aufführung benötigten Utensilien bestens verstehenden Vertrauensmann, sondern sorgen für den Fall, dass er plötzlich stirbt und woanders findet ein treuer Orchesterdiener den Tod als hinter, vielmehr unter der Bühne, auch für Nachwuchs, der sozusagen aus dem ad infinitum begeisterungsfähigen Stehparterre dem manuell begabten Anhänger rekrutiert wird. Oft ist es ein ganzes Triumvirat. Gastieren die Wiener Philharmoniker in Luzern oder anderswo, heißt es doch, auf Glanzpapier gedruckt, so selbstredend wie oben steht, unter der Leitung von XY etc., unten Orchesterdiener Eigenstiller Jara Schröcknadel. Ich glaube freilich nicht, dass auf die Dauer drei sich in die Verantwortung teilen können, ein von Zelebritäten vorgeführtes Konzert dorsal abzusichern. Wie dem auch sei. Dass Urfer nicht sofort, als ihn eines verpatzten Decrescendos wegen in Felix Mendelssohn Bartholdys Symphonien am Moll der Schlag traf und er in einen wie als Sarg für ihn bereitstehenden Kontrabasskoffer sank, ersetzt, und zwar noch während der Aufführung ersetzt wurde, ist mir schleierhaft. War denn die Direktion der Städtischen Philharmonie der Meinung, sie könne, wenn sie sich länger und gründlicher, als es die absolute Unentbehrlichkeit eines Ambrosia-Hallendomestiken erlaubt, nach einem urferschen Ersatz umsehe, einen solchen Zwischenfall a priori vermeiden? Der Tod ist immer ein Skandal. Oder opponierten die Ensemblemitglieder, die es gewohnt waren, sich Urfers wie eines genialen Mehrzweckwerkzeugs zu bedienen, gegen eine zügige Nachfolgeregelung? Item, das Interregnum, von dem der Hausdirigent seine Artifizienz Detmar von Hohenlohe glaubte meinen zu dürfen, es sei bloß ein abwartliches, es fehle seinem Klangkörper gewissermaßen nur der Nagelauszieher für die Verpackungskiste, war, wie empfindlichen Ohren diesen Winter nicht entgangen sein konnte, ein Interregnum der gefährdeten Konsonanz und Konsertanz, um nicht zu sagen, eine kakophonieverdächtige Zwischenzeit. Urfer, gewiss, wer verstiege sich dazu, es ihm gleich tun zu wollen? Er war legendär, sowohl in der Unbestechlichkeit seines Gehörs als auch in der Geräuschlosigkeit seiner Zudienereien. Allzeit verfügbar. Unvergesslich, wie Urfer leiden konnte, wie ein neuralgisches Gewitter über sein zerknittertes Gesicht lief, wenn ein Kellner im Operncafé mit einem Glas hantierte, dessen Kristallton irgendwo zwischen Fis und F lag. »Stimmt gefälligst euer Inventar, ihr Gehörmörder«, rief er dann von seiner Orchesterdiener-Ecke aus hinter der Samtportiere, und die pausierenden Sänger zollten Beifall mit den fetten Mundwinkeln. Urfer, so flüsterte man in gewissen Ensemblekreisen nach seinem Ableben, sei seiner Artifizienz Detmar von Hohenlohes wandelnde Stimmgabel gewesen. Orchesterdiener, Gehördiener. Und der Konzertmeister Esmeraldi brauchte während der Probe nur ein überspitztes Pizzicato-A zu zupfen, so eilte Urfer irgendwo in einem Abstellraum aufgestört herbei, um das Pult einen Zentimeter höher zu schrauben. In dem Maße wie der Dirigent die Musiker, so haben die Musiker den Orchesterdiener im Griff. Einer dirigiert alle, sie alle aber dirigieren einen einzigen herum. Nun liegt es mir freilich fern, Urfers in einem umfassenden nekrologischen Sinne gedenken zu wollen, muss ich doch vielmehr, um meine eigene Kandidatur nicht ad absurdum zu führen, alles unternehmen, um ihn vergessen zu machen. Ich habe, sehr geehrter Herr Generalmusikdirektor, nur darum auf den Verblichenen zurückgegriffen, um die Behauptung aufzustellen, gerade das absolute Gehör ist nicht, wie in der Ausschreibung vermerkt steht, wenn auch nur unter den Erwünschtheiten, erforderlich für diesen Posten. Gerade diese Eigenschaft hat meinen Vorgänger, ja, spreche ich einmal so von ihm, als sei ich bereits gewählt, vorzeitig, schlagartig, was ich wörtlich meine, aus dem Musikleben scheiden lassen. Urfers hinterrücks erlittener Schlaganfall habe sich wie ein akustischer Schleier über die Aufführung gelegt, sagen die Holzbläser. Sie alle hätten an einer nicht erklärbaren Zugluft gespürt, dass sie den Tod und nicht mehr Urfers Zuverlässigkeit hinter sich hätten. Zugluft für einen Musiker während des Konzerts eine Katastrophe, für die in jedem Fall der Orchesterdiener verantwortlich zu machen ist. Ich will ja überhaupt nicht mit Ihnen, Herr Generalmusikdirektor, über das verpatzte und nachträglich in der Presse aufgebauschte Decrescendo im zweiten Satz streiten. Es ist nicht erwiesen, dass dieses Decrescendo des weilandigen Orchesterdieners Todesursache war, ja nicht einmal, ob es in Felix Mendelssohns Bartholdys Symphonie Nummer 3 in A-Moll, Opus 56, auch die schottische genannt, begonnen 1829, vollendet anfangs 1842, uraufgeführt am 13. März selbigen Jahres, in der achttaktigen Einleitung des überaus duftigen Scherzos Vivace non troppo, flimmernde Geigenstimmen und laute Rufe der Bläser, kurz bevor die erste Klarinette das Hauptthema intoniert, tatsächlich dem letzten Willen des Komponisten entspreche, was umso umstrittener sein dürfte, als sich ja die Streicher ein paar Takte später, wo unter Aufbietung aller orchestralen Mittel in einem Getümmel sondergleichen das Leitmotiv weitergesponnen wird, auf eines der jähesten Diminuendi der romantischen Tonkunstliteratur konzentrieren müssen. Bekäme ich den Posten, würde ich gegebenenfalls besagtes Decrescendo zu verhindern wissen. Urfers tödlicher Schlaganfall könnte auch auf das nicht über alle Zweifel erhabene Assai animato im Allegro non poco agitato oder auf ein vom Blech und von den Schlaginstrumenten in konspirativer Manier vereiteltes Morzando zurückzuführen sein, wofür dann der dahingegangene stellvertretend sein Leben gelassen hätte. Aber das ist, wie gesagt, für die Anbahnung meiner Berufungswahl gar nicht oder nur von untergeordneter Relevanz. Viel wichtiger, das absolut Neue in der Geschichte der Orchesterdiener-Nominationen, noch nie Dagewesene ist, dass meine Wenigkeit August Schramm, von Freunden auch der Taube August genannt, als zentrale Qualifikation für das verwaiste Amt sein musikalisches Analphabetentum ins Feld zu führen wagt, sofern man unter musikalisch vor allem die Fähigkeit versteht, Töne in Empfindungen und dieselben in mimisch ablesbare Verzückungen umzusetzen. Am Pianoforte, völlig intraktabel, hat mein Klavierlehrer immer gesagt, der unter dem Ticken des Metronoms an Schramm zum pädagogischen Krüppel geworden ist. Nichtsdestotrotz bin ich, nachdem ich mir Rostnägel aller Zweifelsgrößen im Schädel krumm geschlagen habe, zur gerade durch Urfers Schicksal gestärkten Überzeugung gelangt, dass man der edlen Tonkunst auch als missbegabter frommbar sein könnte, mit Kraft, strotzenden Pleuelarmen und behaarter Brust. Die Sekundärbehaarung von Flötisten, Cellisten und so weiter, nehme ich an, ist eine höchst minime. Sehen Sie, Urfer, so unersetzbar er in Ihren Augen durch die Brille der Generalmusikdirektorenwürde betrachtet erscheinen mag, worauf die einen ganzen Konzertwinter dauernde Berufungskrise schließen lässt, und seine Insubstituierbarkeit wird durch die Legendenbildung nach seinem Tod in A-Moll auf das Wirkungsvollste flankiert. Urfer war eben doch nicht der ideale Schlussmann für die städtische Philharmonie, weil er zeitlebens ein verhinderter Musikus blieb. Alle seine Orchesterdienerhandreichungen waren im Grunde ein Symphonieren mit untauglichen Mitteln. Der Hammer wurde in seiner Hand zum Paukenschläger. Wenn er einen Notenständer verstellte, tat er es con brio. Gab man ihm den Auftrag, im Archiv nach einem verschollenen Klavierauszug zu forschen, beantwortete er ihn mit einem Mordenthüpfer. Was Urfer während seiner ganzen Orchesterdienerkarriere hinter der Bühne leistete, war nichts Geringeres einerseits, nichts Unbrauchbareres andererseits als dies, dass er als symphonischer Abwart die Musikwelt, Literatur und alle denkbaren Werkinterpretationen in eine Partitur der Servilität übersetzte. Ich weiß nicht, ob ich mich für ein Bewerbungsschreiben wahlwirksam genug ausdrücke, Herr Generalmusikdirektor. Urfer wurde zum Beispiel von den Philharmonikern nie geduzt, so wie man ja eine Wagner-Oper, etwa Tristan und Isolde, oder wenn Ihnen dieses Exempel lieber ist, die Meistersinger, auch nicht tutoyiert. Man setzt sich nicht hin und sagt, jetzt intonieren wir dich mal zum Werk. Urfer wusste bei aller Dienstbeflissenheit im Ensemble und selbst Detmar von Hohenlohe eine Art Respekt abzutrotzen, wie man ihn nur einem Opus oder einem veritablen Urheber entgegenbringt. Und als er im zweiten Satz von Mendelssohn Bartholdys Schottische über den Rand eines Kontrabasskoffers kippte, wurde nicht nur eine wandelnde Stimmgabel, wurde vielmehr ein musikalischer Kosmos, dessen symphonische Filiale vorne auf der Bühne erklang, begraben. Diese urfersche Totalität im Untertänigen verkörpert dessen, was Musik sein kann, die Begabung war gewissermaßen seine Livree, will ich nicht schmälern, ich sage nur, indem ich mit der Wucht einer nahezu verfehlten Existenz den Namen Schramm ins Gespräch werfe, dass sie nicht zum Erfolg führte, unter Erfolg vorläufig, für den Hausgebrauch der Ambrosia-Halle verstanden, dass der Orchesterdiener eine Philharmonie, so wie sie der Dirigent in himmlische Sphären hebt, erdet. Schramm grapscht nicht einfach dreist nach der Ernennung. Er bringt, wenn auch nicht Musikalität im angeborenen Sinn, immerhin als Qualifikation eine ganz präzise Vorstellung mit, wie er in die Hierarchie einer Gesellschaft wie der Ambrosia-Hallengesellschaft einzugliedern ist. Er gehört, der taube Vierschrot, auf die Nachtseite der Kunst. Ja, dorthin und nirgendwo anders hin. Es werden im Berufungsausschuss, der die Ehre hat, von Ihnen präsidiert zu werden, die unterschiedlichsten Meinungen herrschen über die optimale Beschaffenheit von Urfers Nachfolger. Ein bisschen Harmonielehre schadet nichts, sagen die einen. Und Gottes Willen kein gestrauchelter Dirigent, Solist, Komponist auf diesem Posten, die anderen. Das Gremium mag sich in so extreme Lager spalten, dass Hüben ein mit dem womöglich noch absoluteren Gehör als dem Urferschen begabtes Bleichgesicht, drüben ein Kesselpaukenstämmer mit gegerbtem Trommelfell gefordert wird. Sei dem so. Meiner unmaßgeblichen und, dies möchte ich in Erinnerung gerufen haben, immer nur kandidierenden Meinung nach, darf der Tonschaffner nur gerade so viel von Musik verstehen, dass es ihn unwiderstehlich hinter und unter die Bühne zieht. Am verwandtesten unter den Komponisten, aber nur vom Namen her, ist ihm Bruckner. Bruckner habe ich mir in meiner Schrammkindheit immer als Atlas vorgestellt, der seine 9 zentnerschweren Symphonien gen Himmel stemmt und einknickt dabei. Der Orchesterdiener tut ein Ähnliches. Nur darf er sich nicht Bruckner, sondern muss sich einen Weltmeister im Gewichtheben zum Vorbild nehmen, etwa den Russen Korsakow. Korsakow ist ein Komparativ zu Bruckner. Ja, was sage ich? Ein Superlativ, ein Elativ. Unterstreichen Sie das bitte, Herr Generalmusikdirektor, oder lesen Sie es kursiv. Ich komme darauf zurück. Zunächst noch 2 Subqualitäten. Der Orchesterdiener muss sowohl die Ruhe selbst als auch die Gerechtigkeit in Person sein. Ein enthusiasmierter Wagnerianer, ein in tanzendes Quecksilber verwandelter Saint-Saëns-Jünger kommt für den Posten von vornherein nicht in Frage. Ich fordere absolute instrumentale Neutralität. Nicht auszudenken, welche Verheerung der Orchesterdiener in einem vor Lampenfieber sirrenden Philharmonikerhaufen anrichten würde, wenn zum Beispiel vor Konzertbeginn an den Tag käme, dass er innerhalb der klassischen hohenlohischen Formation die Pulte der Holzbläser, was die Abstände oder den Wippraum für die taktierenden Füße betrifft, bevorzugt hätte. Es ist ja das Allerleichteste, den Argwohn der interpretierenden Künstler zu erwecken. Eine Philharmonie ist eine klingende Kabale, die vollkommenste Polyphonie eine Intrigante. Da kommt es darauf an, dass der Handwerker im Hintergrund mit Hilfe von Schneckenbohrer, Bandsäge und Feile das Fagott und die Harfe, den Triangel und die Bratsche wenigstens auf Bühnenzimmererebene miteinander zu versöhnen weiß. Überlassen Sie die Homogenität gefälligst dem Dirigenten, werden Sie einwerfen, Herr Generalmusikdirektor. Sicherlich, sicherlich, aber ist der Orchesterdiener nicht des Maestros Gegenstück? Es ist leider ein offenes Geheimnis, dass gerade die sogenannten Tutti-Geiger, die es nie zum Einzelvirtuosen gebracht haben, einander während des Symphonierens bekämpfen. Solche Duellanten, wie sie im Fachjargon genannt werden, darf der Orchesterdiener nicht auch noch gegeneinander aufhetzen, indem er den einen mit Erstklassigen, den anderen mit Okkasionskolophonium versorgt. Und im Aufspüren und Durchexerzieren solch winzige Ungerechtigkeiten war Urfa ja bekanntlich ein Genie. Urfa hat, wegen seiner Beschlagenheit in der Instrumentenkunde, genau gewusst, wo man die empfindliche Stelle eines Basstubisten suchen muss. Jeder Basstubist wird unweigerlich zum Choleriker, wenn man ihm mit konstanter Bosheit vor jedem Einsatz Piccolo-Triller-Zappeleien unter der Nase aufführt. Schramm wird erst einmal gewählt, und wenn seine Berufung hintertrieben werden sollte, wird man zumindest die Maßstäbe, die er durch seine Kandidatur setzte, in der Direktion und auch im Ensemble nicht so rasch vergessen. Dergestalt, dass jeder Sprengkandidat, weil er noch so mit Leib und Seele seines Amtes an diesen Maßstäben, ohne sie im Einzelnen zu kennen, scheitern muss, aufräumen mit den parteiischen Sticheleien im Bedienungsstil gegenüber gewissen Philharmonikern. Er wird dem Blech zu geben wissen, was des Bleches ist. Urfa hat doch den von den Wutausbrüchen der misshandelten Kornettisten und Hornisten total demolierten Bläserbunker völlig verkommen lassen. Er war eben eine Streicherseele. Sah es bei den Streichern immer so aus, dass man in ihrem Gemach einen Teil des Foyerbetriebes hätte abwickeln können, bei Platznot in der Ambrosiahalle, so bei den Bläsern, wie in einem aufgelassenen Mannschaftsraum einer Kaserne? Ja, dem Orchesterdiener eröffnen sich unerschöpfliche Möglichkeiten der Sabotage. Denken Sie nur an die widerspenstigen Metallnotenständer, die ewig knarrenden Podiumselemente, die instabilen Muschelwände. Es ist der Instrumentalist ein Wesen und die Musik eine Kunst, welche beide in besonderem Maße der Tücke des Objekts ausgeliefert sind. Warum haben denn im Zirkus die Musikclowns immer wieder den größten Erfolg? Weil ihre Späße die hohe Tonkunst, eine Art Seiltänzerei, auf den Boden ins Sägemehl zerren. Ein furzendes Sousaphon mit explodierendem Schalltrichter. Immer wieder ein Riesengaudi. Unmittelbar vor Aufführungsbeginn ist die Sabotierlust des Orchesterdieners die größte. Die Versuchung jetzt, dass sich alle vor dem Bühneneingang drängen, noch schnell mit dem Flachzänglein eine Seite abzuklemmen, ist so stark, dass er seine Hände hinter dem Rücken ineinander verknoten muss. Die Philharmoniker kommen ja, was ich Ihnen nicht zu sagen brauche, als wandelnde Instrumente die Treppe herauf, fiedelnd, dudelnd, quäkend. Ein Fußtritt gegen die Holzdecke und man hat beide getroffen, den Cellisten und das Cello. Kaum hat jedoch das Stück begonnen, schrumpft die Macht des Orchesterdieners kläglich zusammen. Die Musiker haben sich in ihre Sphäre hinübergerettet, haben ihn, den Handlanger, auf dem Friedhof der plüsch gefütterten Kasten und Koffer zurückgelassen. Sie kümmern sich mit der ganzen Genialität und Werkimmanenz der Beethovenschen Fünften nicht mehr um ihn. Ensemble und Publikum philharmonieren miteinander über das vergoldete Scharnier des Dirigenten. Schramm hat in dieser perfekten Kultursymmetrie nichts mehr zu suchen. Darum, Schuster, bleib bei deinem Leisten, mit Kistenbrettern hast du es zu tun, nicht mit Polyhymnia und Terpsichore. Ich bewerbe mich auch nicht um den Posten des Orchesterdieners, um etwa die alten Familienzwiste unter den Instrumentengruppen, den, wenn wir bei der Sachshorn-Bostelschen Einteilung bleiben wollen, die freilich umstritten ist, denn je, Idiophonen, Membranophonen, Chordophonen und Aerophonen dargestellt wieder aufleben zu lassen, dass Schramm, wie es Urfers Art war, mit seiner ganzen Tätigkeit von der Orchesterstuderei bis zur Musikalienausgabe darauf hinarbeitet, den Violoncelli zum endgültigen Sieg über die sogenannten Effektinstrumente zu verhelfen, zu welch letzteren wir etwa die Windmaschine, das Flexatom und die singende Säge zählen, Herr Generalmusikdirektor. Nicht, dass ich der Meinung wäre, ein notorischer Programmmusikkonsument hätte sich für das Flexatom oder das Drumscheid zu erwärmen. Ich lasse mich weder zum Sprecher des einen noch des anderen machen, aber Urfa, in seiner leidenschaftlichen Bevorzugungs- und Verleumdungsmanie hat Detmar von Hohenlohe solche vom Prinzip der instrumentalen Gleichberechtigung her grundsätzlich tolerablen Klangwerkzeuge auszureden gewusst, ganz einfach dadurch, dass er sie immer wieder unauffindbar unter der Bühne versteckte, wenn sie, und sei es auch nur für einen Einzeleinsatz, für eine klägliche Manifestation der Tatsache, dass es sie gibt, gebraucht worden wären. Urfa hat das Ambrosia-Hallen-Symphonie-Klangfarben-Kolorit, das Generelle, den Abonnementsinhabern vertraute, viel tückischer zu beeinflussen gewusst, als er Generalmusikdirektor ahnen. Und wenn ich mich auch niemals erfrechen würde, eine totale Enturferung der obersten Leitung des verehrten Resonanzkasten der Haute-Volée unserer Stadt, der in seinem baulichen Stil eine Kreuzung zwischen dem afterbarocken Altcasino von Montreux und einer Filmkopie des Dresdner Bahnhofs darstellt, anzustreben, schadet es doch nichts, im Rahmen meiner Anbiederung ein bisschen an der Patina meines Vorgängers zu kratzen. Zur Sache, endlich, Schramm, zur Sache. Meine Bewerbungstheorie ist in etwa die folgende. Gerade weil der symphonische Abwart schattenhalb der Tonkunst aufgewachsen und wie Schramm zeitlebens harthörig geblieben ist, scheint er mir partiell dazu prädestiniert zu sein, im Bühnenhinterraum, welchen ich als Pufferzone zwischen Kunst und Chaos bezeichnen würde, abzubüßen, was vorne am Verbeugungsgeländer an Gala-Virtuosität zelebriert, um nicht zu sagen verbrochen wird. Der Orchesterdiener, der Erste, der den Saal betritt, der Letzte, der ihn verlässt, der sowohl am Potentiometer seinen Mann stellt, wie wenn es gilt, Kontrabässe herbeizuschultern, Schramm, Feuerwache, Bühnenmeister, Beleuchte in einer Person, die gute Seele, die, wenn falsches Orchestermaterial ausgeteilt wurde, dafür sorgt, dass die richtigen Noten in einer unsichtbaren Blattstaffetterei umzirkulieren. Er verkörpert die Schattenleitung des Ensembles. Er gibt dem Musiker, der in seinen Part verliebt, die Welt vergisst, Rückhalt, die Gewissheit, dass auch noch hinten bei den Feuerleitern einer da ist, der die Tonschöpfung, welche den Messingtrichtern und Resonanzkörpern entschwebt und von der Muschel, deren Wandelement, deren Notabene zusammen gefügt hat, Zugluft undurchlässig nach vorne gespendet wird, absichert, ein Schwerarbeiter im anthrazitgrauen Leibchen der Straßenteerer, einer, der Lohn erhält, nicht eine Gage bezieht. Und gerade er, für den eine Symphonie wie die schottische von Felix Mendelssohn Bartholdy am allerwenigsten aufgeführt wird, ringt wie kein zweiter mit dem Werk, Herr Generalmusikdirektor, dem der Orchesterdiener, von dem die scharfzüngigen Philharmoniker immer behaupten, er sei betrunken während des Intonationsprozederes, er lungere bierschwer hinter dem Gewände in den Gängen herum, sieht sich mit der Kehrseite der Kunst konfrontiert. Was vorne im Publikum genüsslich eingeschlürft, mit dem Feinstgehör eingeatmet, vermittels der beiden Schläfenlappen des Großhirns als Klangwirkung empfunden wird, erlebt der Orchesterdiener als Dysphonie. Ja, die holde Frau Musica hat einen Nachtschoß der Idioten gebiert, musikalische Hottentotten. Was ist der Hinterhof einer Symphonie? Sie, Herr Generalmusikdirektor, wurden noch nie vom Polyphonendruck an die Brandmauer gequetscht, wenn eine Tondichtung durch sie hindurch und von ihnen weg marschierte. Immer befinden sie sich an der Glimmerfront unter taftenen, roben, pomadisierten Kennern. Kein einziger Komponist hat je einen Orchesterdiener mit einkomponiert. Die ganze abendländische Musik ist an uns, den Schrams, vorbeigeschrieben worden. Da ist das Theater fortschrittlicher. Es gibt Stücke, in denen der Theaterdiener, eine Uniform auf dem Arm, quer über die Bühne läuft, von der Soufflöse angezählt, von der Regie eingeplant, vom Scheinwerferkegel begleitet, womöglich auf offener Szene beklatscht. Doch was kümmern mich die Theaterdiener? Ich fühle mich zum Orchesterdiener berufen, ich will nicht Requisiten, ich will Musikalien apportieren. Freilich auch immer nur Musikalien, nie Musik. Schramm ist der menschliche Abfall, der auf der rückwärtigen Flohbühne des absoluten Untalents zurückbleibt, wenn der gigantische gesellschaftliche Akt von kollektiver Tonerzeugung und kollektiver Tonempfängnis durchgespielt ist. Wenn die Begattung des Gesellschaftskörpers durch den Klangkörper zum orgiastischen Beifall geführt hat und dieser verebbt ist, bleibt es Schramm überlassen, Schramm mit der Schaufel zusammenzukehren. Das ist die orchesterdienerhafteste von allen Orchesterdienertätigkeiten, Herr Generalmusikdirektor. Urfers Devise war: klingende Musikalien, klingende Stühle, ein klingendes Dirigentenpult. Was er in die Hand nahm, wurde zum Selbsttöner. Wie oft hat er in einer dunklen Ecke des Unterbaus gesessen, ein Stuhlbein betrillert und das ganze zu Häupten inszenierte Werk mitgespielt. Falsch, falsch, falsch. Kongenialität strebte Urfer an, Kontragenialität Schramm. Wenn der Applaus durch den nach und nach aus der Vollkommenheitsbetäubung zur Lüsterpracht erwachenden Saal tost, wenn Detmar von Hohenlohe immer und immer wieder ins Halbrund seiner Philharmoniker geklatscht wird, wenn sich kandelabrische Foyerdamen fallsüchtig über die Samtbrüstung der Estrade lehnen, Kusshände werfen und Colliers baumeln lassen, dann kniet der Orchesterdiener in seinem Reich am Boden vor der Mauer und schlägt sich die Stirn blutig, als ob er dergestalt mit dem Kopf durch jene Wand könnte, die ihn von aller Kunst trennt. Auch dies ist ein Auftritt, Herr Generalmusikdirektor. Auch er zehrt an der Substanz. Man sagt, es sei der Wunschtraum jedes Orchesterdieners, einmal in seinem Leben, nach einer besonders gelungenen Aufführung, nach einem Konzert der Superlative, vom Dirigenten auf die Bühne gewinkt zu werden. Erst im Abflauen des Beifalls, wenn schon die Saaltüren aufgestoßen werden, aber doch ins Innere der Muschel, kommentiert mit einer almosenhaften Geste des Maestros. Da auch diese Biermorchel mit dem Klappmeter in der Beintasche hat im Verborgenen dazu beigetragen, dass der Abend zu einem Triumph wurde. Ich warne den Berufungsausschuss davor, den Orchesterdiener zu irgendeinem Zeitpunkt auf die Bühne zu wünschen, denn das Podest würde seinem Körperdruck nicht standhalten. So bleischwer ist Schramm geworden von der seinen Adern abgezapften Symphonie, dass er wie ein Elefant die Holzquader durchstampfen würde. Wie das? Ausgerechnet ihn sollte das Gerüst, für das er verantwortlich ist, nicht tragen und 60 Musikausübende sind kein Gewicht. Der Künstler ist schwerelos, er gießt sich in sein Instrument um. Man benennt ja die Ensemblemitglieder nach ihren Tonwerkzeugen. Das Fagott ist zu spät gekommen, die Harfe streikt, das Blech meutert. Der Orchesterdiener würde, vermöchte er sich aufzurappeln, um nach vorne ans Geländer zu treten, durch knackendes Brennholz trampeln. Sämtliche Philharmoniker bis zum hintersten Triangelspieler müssen die Ärmel hochkrempeln und Hand anlegen, um einen einzigen Auftritt ihres verschwitzten, imbezil verstörten Formationstrottels zu reparieren. Schramm will nicht einheimsen, was ihm nicht gebührt. Der Applaus wirkt ja so, als klatschten 1000 Ohrfeigen in sein Gesicht. Wenn er an die Ambrosia-Halle berufen wird, wessen Ersatzweise so gewiss ist, dass er schon beinahe daran denkt, sein Demissionsschreiben in die Bewerbung einzuflechten, wird er eher umgekehrt verfahren und die Musiker mitten aus der Ovation heraus durch den Artisteneingang lotsen, um ihnen einmal zu zeigen, was ein Schattendirigat ist, was es heißt, das Chaos zum Publikum zu haben. Er würde ihnen glaubhaft machen, dass der Orchesterdiener der einzige Solist ist, der bei der Aufführung symphonischer Dichtungen mitwirkt. Ein Solist im Ertragen der Musik. Jede Note wird aus unserem Fleisch gezupft, Herr Generalmusikdirektor. Nichtsdestotrotz, obwohl er diese übermenschliche Leistung vollbringt, ist Schramm auf dem Posten vorne inexistent, hinten omnipräsent. Just in der Ovationsphase hat er alle Hände voll zu tun. Wenn die Philharmoniker ihren Vollendungsinfarkt erreicht haben und es aus dem Saal heraufbrandet, eilt der Orchesterdiener, der sich eben noch wie ein Epileptiker schäumend am Boden gewetzt hat, blitzschnell zur Tür, wo der Maestro, den er durch die Guckklappe beobachtet hat, wie er sich immer und immer wieder auf Schramms Rücken verbeugte, nicht nur Einzelspalier stehen, sondern auch ein Exzellent ins Gesicht schleudern muss, ein unübertroffen, ein noch nie dagewesen. Denn es liegt in der Natur aller Exekutivkünstler, in Sonderheit aller Dirigenten, dass sie vom ersten Lebewesen, das ihnen im Augenblick, da sie aus ihren Sphären wieder auf den Erdboden zurückgeholt werden, begegnet, um nicht zu sagen in den Weg tritt, eine kürzest feuilletonistische Würdigung des soeben Vollbrachten hören wollen. Und dann gilt es klug, Applausregie zu führen, wozu der Orchesterdiener nur bei absoluter Bravissimo-Enthaltsamkeit, was seine Person betrifft, in der Lage ist. Es gilt Detmar von Hohenlohe im richtigen Moment aus dem Ovationsorkan zu nehmen und ihm beim Temperieren des Wiedereintritts behilflich zu sein. Will ein Dirigissimus zum Beispiel sofort in den Applaus zurück, muss man ihn auf die Gefahr hin, dass sie reißen, mit aller Gewalt an den Frackschüssen zurückhalten, nur was man der Menge entzieht, aber nicht zu lange darf man es ihr entziehen, macht man ihr auch wieder begehrenswert. Ich übertreibe wahrlich nicht, wenn ich behaupte, der Dirigent ist in diesem Moment eine hilflose Abernteungspuppe an der behaarten Hand des Orchesterdieners. Kommt eine Kapazität wie Klinkhammer oder Van Impe an einem Festspielabend nicht mindestens auf 10 Applausauftritte? Im Theater spricht man von Vorhängen, im Tonbetrieb von diminuierenden oder augmentierenden Persönlichkeitskodas. Stimmt etwas mit dem Türhalter nicht? Und dann, wenn alles vorbei ist, wenn die einzelnen Philharmoniker das Muschelheiligtum verlassen, wird der Orchesterdiener doch noch ein klein wenig für die erduldeten Demütigungen entschädigt. Sie haben sich völlig verausgabt. Sie schleichen wie heruntergekommene, zu Schanden gerittene Violas, Hörner, Jelly an ihm vorbei. Ein total entgottetes Fagott, das Fagott Herr Generalmusikdirektor. Man könnte es gleich unter die Bühne schmeißen. Auf den instrumentalen Schrottplatz, wo das Harmonium verstaubt, wo ausrangierte Kesselpacken von Haydns G-Dur-Symphonie träumen. Man merkt, dass die Philharmoniker dem Hauch des Nihilistischen, der sie streift, während das Publikum von ihnen wegstrebt, sie indessen hinunter in den Bläserbunker, in das Streicherzimmer müssen, um ihre Idiophone und Aerophone einzusargen und den verschwitzten Frack in den Garderobenschrank zu schließen, nicht gewachsen sind. Für jeden Künstler ist der Augenblick nach dem verebbten Applaus der kritische. Was er durchmacht, ist eine kurzfristige Entlassung, um nicht zu sagen Enterbung. Ich brauche dich vorläufig nicht mehr, echot das Meisterwerk in ihm. Und da beneiden sie alle Schramm um seine Abwartsfunktionen. Jeder möchte gern einen Besen in die Hand nehmen, einen Schalter bedienen, einen Kontrollgang machen dürfen. Sie müssen Schramm darum bitten, ein verklemmtes Schloss am Instrumentenkoffer zu reparieren. Ja, alle benützen Schramm als Schuhlöffel, um ins Leben zurückzufinden. Der flehentlichen Schrammbeschwörungen ist kein Ende. Es genügt in dieser Chaosstimmung im Treppenhaus einen Philharmoniker als solchen anzusprechen. Schon ist er von der Sinnlosigkeit seines Berufs überzeugt. Also triumphiert der Orchesterdiener letztlich. Werden Sie mich namens des Berufungsausschusses fragen müssen, Herr Generalmusikdirektor? Doch. Also rächt er sich an den desintegrierten, disengagierten, derutierten Künstlern für sein Untalent, indem er geschäftig herumrennt und seine Utilität und Ubiquität schamlos zur Schau stellt? Ach, gönnen Sie ihm diesen Pyrrhus-Sieg. Sein scheinbarer Vorteil besteht nur darin, dass die Atmosphäre, welche die Artisten nach Schluss der Aufführung anekelt, sein tägliches Arbeitsklima ist. Insgesamt, alles ineinander verrechnet, bleibt es doch dabei, dass die Musik, ihre Lieblingskinder, die Hör- und Tonerzeugungsbegabten auf das Höchste beglückt. Schramm dagegen K.O. schlägt, und im Gegensatz zum technischen K.O. im Boxsport würde ich dies einen musischen Nicht-Berücksichtigungs-K.O. nennen. Da fragt man sich natürlich zu Recht, ob ein solcher Mann, der sich in Wirklichkeit um eine von Geburts wegen verweigerte Begabung und nicht um einen Posten bewirbt, der richtige Mann sei im Ambrosia-Hallengefüge. Wie kann einer dem Orchester dienen, lautet der ganz simple Einwand, wenn ihn die Musik, die oberste Herrin der städtischen Philharmonie, zum Invaliden macht. Genießen Sie die Berechtigung dieser Rückfrage, Herr Generalmusikdirektor. Schramm verheimlicht sein Gebrechen nicht, wiewohl es kein Arzt bei der sanitarischen Stellenantrittsmusterung diagnostizieren würde. Sein Gehörschaden ist ein innerster, von keinem Ohren-Nasen-Hals-Spezialisten zu beheben. Trotzdem will Schramm den Dienst, will er den körperlichen Ruin, denn seine Gesundheit ist das Einzige, was er als tauber Stockfisch der Musik opfern kann. Wer nicht hören will, respektive kann. Muss fühlen. Was Musikalität bedeutet, wie es in einem akustisch verwöhnten Resonanzgemüt zugeht, ist für mich schwer vorstellbar. Es muss sich um eine Mechanik handeln, ähnlich der Tastenmechanik am Piano. Die gespielten Töne setzen mittels feinster Pilotendrähte und Wippen ein Heer von Filzhämmerchen in Bewegung, welche den goldkupfernen Saitenbezug im Innern der Tonmimose bearbeiten. Ein Hammerwerk, Ihre Begabung. Ein Hammerwerk. Zu Musik finden heißt schon als Instrument geboren, heißt als Instrument behandelt und gepflegt werden, Herr Generalmusikdirektor. Als Viola da Gamba müsste man zur Welt kommen. Schramm kann nicht einmal eine entfernte Verwandtschaft mit einem ausgebombten Schifferklavier nachweisen, aus dem die Drähte starren. Darum gibt es für ihn keinen anderen Zugang zur Ambrosia-Hallengesellschaft als denjenigen über die Hintertreppe einer Orchesterdienerberufung. Ich bitte Sie demütiglichst, Herr Generalmusikdirektor, die von Ihnen präsidierte Kommission in der Richtung zu beeinflussen, dass man sich im Gremium geneigt zeigt, sich der Schrammschen Wenigkeit zu bedienen. Betrachten Sie meine Kandidatur wie den Antrag des anfängerhaftesten Volontärs eines leicht zu ersetzenden Tutti-Geigers. Um eine nichtige Ergänzung des Orchestermaterials. Und vergessen Sie nicht, nach der Lektüre meines Bewerbungs Schreibens die Hände zu waschen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Schramm. Wir brachten im Rahmen des Ö1 Orchestertags Bewerbungsschreiben eines Orchesterdieners von Hermann Burger. Mit Walter Schmiedinger als Orchesterdiener August Schramm. Regie Klaus Gmeiner. Sie hörten eine Produktion des Landesstudios Salzburg aus dem Jahr 1982.